Im Jahre 1907 hat die Jahresversammlung des Vereins Deutscher Freimaurer den Vorstand beauftragt, von 12 bekannten und angesehenen Brüdern des In- und Auslandes Gutachten zu erbitten über die Frage, in welchem Sinne und auf welchem Wege können und sollen die Logen Einfluss auf die Volkserziehung ausüben. Zirkelkorrespondenz 1908, Seite 330. Unter den Gutachtern befanden sich Dietrich Bischoff und Müffelmann neben Gutachtern aus der Schweiz und aus Frankreich. Weiter wird gesagt, der Verein Deutscher Freimaurer werde die eingehenden Antworten drucken lassen und sie sämtlichen deutschen Logen als Arbeitsanweisung überweisen. Dieses Verfahren zeigt, dass sich die Freimaurerei bewusst bemüht, ihren im schärfsten Gegensatz zu einer völkischen Weltanschauung stehenden Grundsatz, dass das menschliche Geschlecht eine Bruderkette werde, in die Wirklichkeit umzusetzen. Es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass sich an dieser Grundeinstellung der Freimaurerei heute etwas geändert hat. Hierüber dürfen nationale und völkische Redensarten nicht hinwegtäuschen. Über das würdelose Verhalten deutscher humanitärer Freimaurer unter Beteiligung altpreußischer Freimaurer gegenüber französischen Freimaurern in den Jahren 1925 bis 1927 vergleiche Alfred Rosenberg Freimaurerische Weltpolitik, und zwar das Kapitel Im Schlepptau des Großorients von Frankreich. Im April 1933 hatten die Freimaurer des deutsch-christlichen Ordens plötzlich die Dreistigkeit zu behaupten, unsere Mitglieder hören auf, Freimaurer zu sein, sie bezeichnen sich als Ordensbrüder, Vergleich Ordensblatt vom 1. Mai 1933 des deutsch-christlichen Ordens, früher Große Landesloge. Unter amtlichem Verkehr versteht man den Schriftwechsel, den gegenseitigen Austausch von Vertretern, den wechselseitigen Besuch durch amtlich abgeordnete Brüder und den Austausch von Ehrenmitgliedschaften. Vergleiche Seite 56 des Gesetzbuches der Großen Landesloge. Was mag in den Akten der deutschen Großloge über die Beziehung zu ausländischen Großlogen und zu ausländischen Freimaurern alles enthalten sein? Wer sind die deutschen Freimaurer, die ausländische Großlogen bei ihren Großlogen vertreten? Wer sind die Ehrenmitglieder in Deutschland und im Ausland? Eine derartige internationale sollte zur Selbstveredelung treiben. Am 8. Juni 1932 haben die drei altpreußischen Großlogen eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie noch einmal mit voller Bestimmtheit behaupten, sie hätten keine internationalen Bindungen, auch seien ihre Satzungen der zuständigen Staatsbehörde und der Öffentlichkeit bekannt. Unterzeichnet ist diese Erklärung von den drei Großmeistern Habicht, von Heringen und Feistkorn. Welche Dreistigkeit! Ist etwa die Anerkennung einer ausländischen Großloge mit oder ohne amtlichen Verkehr keine internationale Bindung? Ist das Besuchsrecht und die Pflicht, ausländische Brüder zuzulassen, keine internationale Bindung? Ist das Verhältnis der altpreußischen Großlogen zu den ausländischen Großlogen etwa anders als dasjenige der humanitären Großlogen, mit denen sie trotz des Austritts aus dem Großlogenbund noch im Jahre 1932 aufs Engste verfilzt sind? Welche Dreistigkeit ist die Behauptung, die Satzungen seien der zuständigen Staatsbehörde und der Öffentlichkeit bekannt? Das Gegenteil ist der Fall. Die ganze innere Verfassung der Großlogen, die Gradeinteilung, die Gesetze und Verordnungen für die höheren Grade, die Befugnisse der Beamten, die Bestimmungen über die Gründung von Logen, über die Bekleidung bei den Arbeiten, das ganze Verhältnis zu anderen deutschen und ausländischen Großlogen und so weiter, wurden im Zeitpunkt dieser Erklärung nicht nur vor jedem Nicht-Freimaurer, sondern auch vor der Staatsregierung und vor jeder Behörde streng geheim gehalten. Die Geheimhaltung wird, wenn irgend möglich, auch heute noch fortgesetzt. Wie sehr die Freimaurer neben dem Brauchtum gerade die innere Verfassung der Großlogen und der Logen geheim halten wollen, geht auch daraus hervor, dass die Brüder der Großen Landesloge die Gesetze nicht einmal zu Eigentum erwerben können. Auf den Gesetzbüchern steht unveräußerliches Eigentum der Großen Landesloge und so weiter. Jetzt, nachdem der Leser weiß, dass die Anerkennung einer ausländischen Großloge Besuchsrecht und Zulassungspflicht erzeugt, versteht der Leser das doppelsinnige Freimaurerwort, das man immer wieder hört, wenn man nach dem Verhältnis zur ausländischen Freimaurerei fragt. Die Freimaurer antworten dann, wir haben keine Beziehungen zu der und der ausländischen Großloge. Sie meinen damit die amtlichen Beziehungen. Diese mögen vorübergehend ruhen. Besuchsrecht und Zulassungspflicht genügen durchaus für die Zwecke der Freimaurerei. Über das Gesetzbuch heißt es in den Gesetzen, § 3 des Gesetzes, betreffend die Einführung eines Gesetzbuches der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, als Sammlung aller zurzeit bestehenden Gesetze und Verordnungen. Jeder neu Aufgenommene erhält unmittelbar nach dem Empfang der maurerischen Bekleidung ein Exemplar zum Gebrauch für die Dauer seiner Zugehörigkeit zur Loge. § 5. Alle Exemplare sind zu nummerieren und es ist sowohl bei der Großloge eine Liste zu führen, aus der hervorgeht, wie viel und welche Exemplare an jene Loge und an einzelne Brüder abgegeben sind, als auch bei jeder Loge eine Liste, welche die Namen der Brüder nachweist, die ein Exemplar erhalten haben, nebst dessen Nummer. Wenn die große Landesloge also eines ihrer Gesetzesbücher, das noch die Nummer trägt, in profanem Besitz sieht, kann sie genau feststellen, durch welchen Freimaurer das schwere maurerische Vergehen begangen wurde, freimaurerische Unterlagen einem Nicht-Freimaurer zu überlassen. In § 16 der allgemeinen Vorbemerkungen des bis zum Jahre 1912 ausgegebenen Handbuches für die Brüder der großen Landesloge heißt es: Jeder Bruder hat die bei der Aufnahme sowie bei jeder weiteren Beförderung feierlich gelobte Verschwiegenheit streng und gewissenhaft zu beobachten. Auch alle in seinem Besitz befindlichen, auf die Loge sich beziehenden Gegenstände der Verpflichtung des Reverses gemäß unter sorgfältigem Verschluss zu halten und nach seinem Tode der Loge überliefern zu lassen. Die Drucklegung von Aufsätzen und Mitteilungen, die sich irgendwie auf freimaurerische Angelegenheiten beziehen, bedarf, auch wenn sie nur für Brüder bestimmt sind, der vorherigen Genehmigung des Landesgroßmeisters. Selbstverständlich sind in dem Gesetzesbuch, das der neu aufgenommene Lehrling nach der Aufnahme erhält, nicht alle Gesetze enthalten. In § 2 des Verfassungsgesetzes für die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland heißt es auf Seite 33, § 2, das Oberhaupt dieses ganzen Ordens ist der Ordensmeister, welcher, unterstützt von seinem Ordensrate, die Ordensabteilung, das große Ordenskapitel und die Provinzialordenskapitel nach den besonderen Gesetzen dieser Ordensabteilungen regiert. Für die höchsten Ordensabteilungen bestehen also besondere Gesetze, die selbstverständlich nur den diesen Ordensabteilungen angehörigen Hochgradbrüdern ausgehändigt werden. Die einzelnen Großlogen besitzen also ein geheimes, vollkommen ausgearbeitetes eigenes Recht. Bei dieser Sachlage wagen es die altpreußischen Großmeister am 8. Juni 1932 zu behaupten, die Gesetze lägen den zuständigen Staatsbehörden und der Öffentlichkeit vor.